Herzlich willkommen bei Ganz Ehrlich, dein Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Hey Hassan, was geht ab? Hey Guido, alles gut und bei dir? Ja, auch alles gut, danke, danke. So, ja, nach ein paar Startschwierigkeiten haben wir es jetzt geschafft. Ja, Gott sei Dank. Müssen wir wieder neu anfangen? Nee, nein, ein Neustart reicht schon. Ist lange her, ne? Fällt mir gerade so auf, dass wir wieder aufnehmen. Anderthalb Wochen, ja. Ja, ja. Ich glaube, wir haben einmal eine Folge kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin aufgenommen und dann direkt eine danach und dann bist du ja so ein bisschen unterwegs gewesen. Weg. Ja, genau. Genau. Ja. Ja. Neues Thema, neue Woche. Sehr gut, Mann. Ja, ja, ich habe dich ja heute so ein bisschen überfallen mit einem Thema. Deswegen denke ich mal, ich schlage es jetzt einfach mal vor, beziehungsweise stelle es vor. Einen Titel für die Folge haben wir noch nicht, aber wir wollen uns heute mal so ein bisschen mit dem Thema Armut und Reichtum beschäftigen oder vielleicht auch mit der Gerechtigkeit von der Verteilung der Ressourcen, die der Welt so zur Verfügung stehen oder der Menschheit. Genau. Ganz kurz, kennst du diese Videos bei YouTube, die als Werbung immer eingeblendet werden, die so mega nervig sind? Hey, ich war gestern noch Arbeiter, ja, aber jetzt fahr ich ein Lamborghini und so. Ja. Ich glaube, wir machen als Überschrift schreiben wir: Wie werde ich reich? Jetzt reinhören, ja, und durchstarten. So claimmäßig. So, ja, das machen wir. Krass. Ja, weil, oder kennst du dieses Video, Mann, wo so ein Typ in so einer Limousine auf dem Rücksitz sitzt und so ein Billo Android Handy in der Hand hat und dann kommt so ein Typ so: Hey, wie hast du das gemacht? Wieso bist du so reich? Und dann sagt er so: Hey, was spielst du? Was machst du an meinem Auto? So mit so osteuropäischen Akzent. Ja, ich spiele mit dieser Lotto-App. Heute kannst du gewinnen. Du, oder was, irgend so eine Coin-App oder so, Coin-Master. Ich habe keine Ahnung, Mann. Auf jeden Fall auch so möchte gern von wegen, ja, ey, mach dein großes Geld mit einer Android-App. Ja, krass. Krasse Sache, ja, auf jeden Fall. Das glaubt der, also wer das geschafft hat, der soll sich einmal melden, der kriegt von mir 1000 Euro extra für geschenkt. Ja. Krass, also da, ich denke mir immer so, Alter, wie dumm müssen die Leute sein, dass sie da dran glauben. Oder ja, ich bin mega so dumm oder ich bin so dumm und denke, dass es nicht funktioniert. Und hast du es noch nicht ausprobiert. Ja, ja. Ja, ja. Ist wie Lotto spielen. Ja, genau. Ah, ich habe letztens so, ich habe mich mal mit Lotto spielen beschäftigt. Beziehungsweise, also du denkst dir, was heißt beschäftigt? Aber ich habe mir so ein Video angeguckt, das war aus dem Frühstücksfernsehen, weil ich nichts zu tun hatte. Und das war ziemlich cool eigentlich. Das war so, ja, wie wahrscheinlich ist es, im Lotto zu gewinnen? Und da hat so ein Typ so einen Regenschirm in der Straßenbahn gefunden und hat so gesagt, ja, sie haben jetzt so und so viele Telefonnummern, wählen sie doch mal eine, wie wahrscheinlich ist, dass sie den Besitzer des Regenschirms ans Telefon bekommen, weißt du? Und genauso wahrscheinlich ist es, im Lotto zu gewinnen. Deswegen, ja. Ich meine auch mal irgendwo gelesen zu haben oder so in der Schulzeit damals bei mir, also in meiner Kindheit quasi, dass es wahrscheinlicher ist, vom Blitz getroffen zu werden. Ja, der Klassiker. Ja. Ja, ja. Egal, wie bin ich zu diesem Thema gekommen? Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, Immobilienmarkt, du weißt ja, ich bin gerade voll drin und sonst nicht was. Und irgendwie beschäftigt mich das Thema ja auch so ein Stück weit, weil wir ja auch gewisse Klientele an der Schule haben, ja, und ja, da gibt es mal vielleicht Kinder, die sind aus weniger guten Verhältnissen oder aus besseren, und ich finde, da ist schon eine sehr große Ungleichheit, und dazu habe ich auch schon direkt eine Zahl rausgeschrieben, und zwar war das Teil einer Studie, ich weiß jetzt nicht genau welcher Studie, es war so ein englischer Name, auf jeden Fall, die besagt, dass 2017-18 62 Personen, also wirklich nur 62 Menschen auf der Welt, 50% des Gesamtkapitals der gesamten Erde hatten. Ist das nicht crazy? Ja. Das ist voll krank. Stell dir mal vor, ja. Alter, so 62 Leute, wie viele Leute haben wir auf der Erde? 8 Milliarden bald oder doch, knapp drüber? Das kann ich gar nicht so beziffern. So, und von diesen knapp 8 Milliarden haben einfach mal nur 62 Leute so 50% von dem gesamten Kapital. Ja, zwei Schulklassen, ne? Knapp. Ja, ja, ja. Das ist unvorstellbar. Das ist so verrückt, Wahnsinn, ey. Ja. Hast du auch was rausgesucht, ab wann man überhaupt reich ist oder was Armut bedeutet, ab wann man arm ist? Ja, und zwar, es gibt ja zwei Begriffe. Einmal die absolute Armut und die relative Armut. Die absolute Armut ist quasi, wenn jemand ja wirklich so arm ist, dass er nicht mal seine Grundbedürfnisse decken kann. Ja, das heißt, er kann nicht essen, er hat vielleicht keine medizinische Versorgung. Also all das, was er an Bedürfnissen hat, was seine physische Existenz, sage ich mal, fortleben lässt. Ja. All das, wenn das gestört ist, hat man eine absolute Armut. Und die relative Armut ist schon, wie der Name sagt, relativ. Es kommt immer auf das Land an. Und da geht es halt um das Medianeinkommen. Also der Durchschnitt von allen Bürgern, der Median ist der Mittelwert, ne? So, und der Durchschnitt von allen Bürgern eines Landes, davon der Durchschnittswert. Und wenn du davon weniger als 60% verdienst, dann bist du erst arm. Das heißt, wenn jetzt jemand, keine Ahnung was, sagen wir jetzt mal, dieser Durchschnittswert liegt in einem Land bei 1000 Euro und du verdienst nur 400 Euro, dann bist du erst arm. Ja, ich das verstehe so. Das. Also das ist aber natürlich nur eine Definition von Armut. Ne? Es gibt ganz, ganz genau. Viele, kann ich mich noch erinnern, vom Studium. Ja. Also die Messlatte ist echt unterschiedlich und da kannst du auch ganz viele unterschiedliche Zahlen rausfinden und dir quasi aneignen. Definitiv. Und deswegen ist es sehr schwammig, finde ich. Also Reichtum vielleicht nicht, aber ab wann ist man wirklich arm und wann gilt man als, also wie die Definition von Armut für dich oder für jeden persönlich ist, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ja, dazu kann ich auch direkt mal, heute sind wir wieder ohne Zitate unterwegs, aber ich würde trotzdem jetzt ein Zitat raushauen. Ja, gerne. Und zwar von Amartya Sen. Das ist ein indischer Wirtschaftsnobelpreisträger und der hat ganz viele Bücher darüber geschrieben, zum Thema Armut und ungerechte Verteilung von Ressourcen. Dem würde ich euch gleich nochmal gegenüberstellen, gegenüber John Rawls, ist auch so ein Typ, der ganz viel mit, ich weiß nicht, kennst du den Schleier des Nichtwissens? Nee. Sagt dir das was? Nee. Ja, dann haben wir hier heute, sag mir was. Dann haben wir hier heute voll die coole Philosophiestunde. Na, auf jeden Fall, ich kann kein Englisch, ne? Wenn ich das vorlese, denken alle, ich bin voll der Analphabet. Poverty is not just a lack of money. It is not having the capability to realize one's full potential as human being. Frei übersetzt heißt das so viel wie, Armut ist nicht der Mangel an Geld. Es ist quasi die Unfähigkeit, sein volles Potenzial als Mensch zu entfalten oder auszuschöpfen. Ja. Also der sagt quasi. Ja, also du bist ja, also der Mensch ist ja Mensch, weil er zum gesellschaftliche Teilnahme hat. Also wir sind ja auch ein kulturelles Wesen, sage ich mal, dass dieses Kultur und Gesellschaft braucht, auch um zu reifen. Und ich glaube schon, also wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland, bist du jetzt in Deutschland zum Beispiel relativ arm, bist du ja auch zum Beispiel an der gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist also, wenn du sagst jetzt, also wenn der Autor, wer hat das nochmal gesagt, wie hieß der Typ? Amartya Sen. Amartya Sen hat ja gesagt, man ist erst arm, wenn man quasi sein Potenzial nicht wirklich raushaut. Ja. Ne? Es geht nicht darum, wie viel Geld du dann hast, es geht darum, dass du dein Potenzial voll ausschöpfst, quasi das, was du hast. Korrekt. Stimme ich eigentlich mit ein, aber es gibt natürlich immer Ausnahmefälle. Ne? Keine Ahnung, das soll krankheitsbedingt, dass du durch Sterbefälle in der Familie oder durch irgendwelche Umstände einfach nicht die Möglichkeit hast. Ja, also, ja, da. Das sind natürlich Ausnahmefälle, aber die gibt es auch, die muss man, finde ich, auch bedenken. Ja, ja, aber jetzt kommt's, da ist dieses von John Rawls, der sagt ja zum Beispiel, der Grund für Armut ist eine ungerechte Verteilung der Ressourcen. Der sagt zum Beispiel, wenn alle Menschen gleich viel hätten, dann würde es allen gleich gut gehen. Aber das stimmt nicht, weil, jetzt kommt wieder dieser relative Teil, was du jetzt gerade schon als Einwand sagst, und das sagt Amartya Sen auch. Es ist die fehlende Befähigung und da kann auch zum Beispiel ein Umwelteinfluss reinkommen. Ne? Jetzt zum Beispiel die Menschen in Afrika haben zum Beispiel weniger Nahrung als Ressource, um ihr Bedürfnis nach Hunger zu stillen. Ja? Und die haben dort schlechtere bzw. nicht so gute Bedingungen für den Anbau diverser Getreidesorten oder so, was weiß ich nicht was. Ne? Also die haben nicht so diese Möglichkeit und da herrscht halt diese Armut nach Hunger. So, ne? Da muss ich noch kurz hinzufügen, eigentlich viele afrikanische Länder hätten eigentlich die Möglichkeit, aber die wurden ausgebeutet. Ja. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Guido. Weil, oder wenn ihnen, diesen Ländern, also den meisten dieser Länder, die Möglichkeit gegeben, also hat man denen quasi die Möglichkeit gegeben hätte, ihre Ressourcen, also sei es Öl oder Gas oder was weiß ich was, selber zu wirtschaften, dann wären sie an einer ganz anderen Position, glaube ich, auf der Welt, als sie jetzt leider sind. Das gilt natürlich nicht für alle Länder, aber für viele Länder, sehr viele Länder meiner Meinung nach. Ja, ja, klar. Weil die aber einfach ausgebeutet worden sind. Ne? Ja. Aber dieses, was Amartya Sen ja quasi auch kritisiert in einem seiner Werke, ist ja, dass man dann sagt, so, ey, man kann die Ressourcen nicht gleich verteilen, weil es halt Menschen gibt, die durch bedingter Krankheit, durch Klima, durch irgendwelche Umstände in der Befähigung dieses Potenzial, also er redet ja davon, Befähigung, dieses Potenzial auszuschöpfen. Capability heißt ja auch Fähigkeit oder fähig. Mhm. Ne? Und er geht davon aus, dass Menschen mit einer eingeschränkten Befähigung zur Ausschöpfung seines menschlichen Potenzials, dass die Leute dann von bestimmten Ressourcen mehr brauchen als andere, um dann am Ende, sage ich mal, ihr Potenzial gleichermaßen wie andere Menschen ausschöpfen zu können. Ja. Alter, voll der Deep Talk hier. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wenn ich jetzt einfach mal reingrätschen darf. Gespannt. Was Reichtum bedeutet. Du weißt ja, ich gehe immer darüber hinaus von diesem Weltlichen. Also ich versuche das immer beiseite zu tun. Und habe mir echt so überlegt, gerade bevor, also kurz nachdem du mir gesagt hast, ja, lass mal da und darüber sprechen im Podcast, habe ich mir eigentlich überlegt, was bedeutet eigentlich Reichtum? Wen stelle ich mir in Persona vor oder wie stelle ich mir diese Person vor, die meiner Meinung nach reich ist? Ein Freimaurer. Nein, natürlich nicht. Ich stelle mir eine Person vor, die sich selbst beherrschen kann und auch Charakterstärke hat. Hört sich jetzt erstmal voll weit weg an von Reichtum, aber ich komme gleich drauf, das baut sich jetzt aufeinander auf. Und der hat ein Ziel vor Augen und das folgt er quasi. Er folgt diesem Ideal, was er sich gesetzt hat. Und kann sich entsprechend, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was für mich Reichtum ist, er kann sich von allem lösen und nutzt sein Besitztum effektiv und seinem Ideal dienlich. Also das ist ja das, was du gerade gesagt hast quasi. Dass man das, was man hat, entsprechend nutzt, effektiv nutzt und seinem Ideal, seinem Ziel dienlich nutzt, finde ich. Also ist meine Meinung. Aber man sich auch von diesen Dingen lösen kann und sagen kann, du, ich kann es auch ohne diese Dinge. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich sag mal plump daher gesagt, wenn ich jetzt mein iPad nicht habe, um den Unterricht vorzubereiten, dann nutze ich halt einen Stift und einen Zettel. Ja, ja. Vielleicht brauche ich dann ein bisschen länger und muss dann mehr recherchieren, aber es ist genau, also ich komme trotzdem an mein Ziel. Wichtig ist quasi für mich, meiner Meinung nach, dass wenn man reich ist, ist es, der Reichtum besteht darin, dass man sein Ziel nicht verliert und mit den Dingen, die man hat, sein Ziel erreichen kann, auch wenn es manchmal durch Umwege geschieht. Mhm. Und jede Barriere, dem man begegnet, ist kein Hindernis, sondern nur eine Herausforderung. Ja. Ich habe jetzt kein iPad, was soll ich jetzt machen? Oh Mann, ich gebe jetzt auf, wäre dann für mich, das ist dann echt arm, weil dann bist du dann doch nicht so fest, hast dein Ziel doch nicht so fest vor Augen, sondern dass du sagen kannst, ey, okay, ich habe jetzt ein Problem, aber wie kann ich weitermachen? Ja, ja. Wichtig ist zum Beispiel auch nicht, also wichtig ist meiner Meinung nach nicht, dass du nicht hinfällst, sondern dass du immer einmal mehr aufstehst, als du hinfällst. Mhm. Also das würde sich aber, finde ich, auch so ein bisschen damit decken, so mit dieser Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow. Kennst du die? Nee. Also, ja, was heißt decken? Aber, also der sagt ja auch so, also Mensch ist jetzt nicht arm, wenn er all seine Bedürfnisse da quasi stillen kann, ja, oder erfüllen kann, dass zum Beispiel dieses physiologische Bedürfnis, also dass du deine Grundbedürfnisse, körperlichen Grundbedürfnisse erfüllt hast, dann gibt es dieses Sicherheitsbedürfnis, also das heißt, dass du Schutz vor Krieg hast, Schutz vor Gewalt, egal ob physisch oder psychisch, dann soziale Bedürfnisse, also dass du eine Teilhabe an der Gesellschaft hast, dass du angenommen bist, dann gibt es so Individualbedürfnisse, das heißt so, ja, so Sachen nach Lust und Laune, ne, beziehungsweise auch gesundheitlich oder religiös, ne, zum Beispiel kulturelle Bedürfnisse. Und dann gibt es halt nochmal die Selbstverwirklichung, dass du, das ist so die oberste Spitze, dass du quasi... Das ist Champions League, ne? Genau, das ist so Champions League, dass du in einem System dich selber verwirklichen kannst. Ne? Ja, ich finde das, aber ja, Selbstverwirklichung ist schon Champions League. Ja. Alles andere ist auch gut, aber Selbstverwirklichung ist echt Champions League. Ja, ja, und die unteren Stufen sind ja auch Grundbedürfnisse, ne? Und das ist die Selbstverwirklichung, finde ich auch sehr wichtig. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt im letzten Podcast oder im vorletzten Podcast. Ich muss gerade nochmal überlegen, wie ich das genannt hatte oder wo ich das her hatte. Nicht der Reiche ist zufrieden, sondern der Zufriedene ist reich. Mhm. Ne? Erst wenn du dich selbst verwirklichst, bist du auch glücklich quasi. Ja. Ja. Du bist nicht glücklich, weil du reich bist, sondern du bist reich, weil du glücklich bist. Ja, ja. Ich glaube auch, jetzt wo du sagst, so man ist nicht glücklich, weil man reich ist. Viele Menschen, die, sage ich mal, reich sind, in Anführungsstrichen, also reich an, also jetzt mal weg von deiner Begriffserklärung, man sagt ja auch oft, jemand ist reich, wenn er viel Geld hat. Und eigentlich hat ja, sage ich mal, dieses Geld, wenn man jetzt von so einer von so einem Lehnwesen weggeht, Lehnwesen war ja, dass du die Sachen getauscht hast, also Tauschgesellschaft ja, ja. quasi. Mhm. Und das wurde ja quasi ersetzt durch diese ja, Geldwirtschaft halt, ne? So, dass du Geld eintauscht gegen Waren. Aber fernab davon ist ja auch so, der Sinn eines Kapitals ist ja quasi der Erhalt deiner Existenz. Und quasi die, jetzt aus marxistischen Ansatz heraus, ist ja Geld dazu da, damit du deine Arbeitskraft regenerierst und dann quasi existieren und arbeiten kannst. Also, dass dein Leben fortlaufend funktioniert in einer Gesellschaft. Und das funktioniert nur mit Arbeiten, aber gleichzeitig auch mit Sachen, zum Beispiel, die dich physisch, aber auch psychisch, also mental, wieder kräftigen. Ja? Zum Beispiel kulturelle Freizeitangebote und ist genauso wichtig wie auch mal Essen. Ne? Ist Geld eigentlich nichts anderes als der Nachweis dafür, dass du was gemacht hast für die Gesellschaft? Naja. Sollte es im besten Falle sein. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Glücksspiel und Lotto und so weiter den Menschen schaden. Weil du hast, also ich bin der Meinung, auch wenn ich zum Beispiel irgendwo Geld finde, ich würde das, also ich gebe das niemals für mich selber aus, weil ich schade damit ja, es hört sich jetzt blöd an, aber es ist ja auch irgendwo so, wenn du Geld hast und für dieses Geld nichts gemacht hast, dann schadest du dieser unsichtbaren Hand in der Politik, in der Wirtschaft. Mhm. Kennst du diese unsichtbare Hand? Nee. Das hatten wir damals, also alles hat so seinen Lauf und irgendwie passt es dann wieder. Und wenn jeder zum Beispiel Geld kriegen würde, ohne Gegenleistung, dann hat das Geld ja auch keinen Wert. Ja, ja. Und ich finde, man sollte Geld wirklich nur... Aber generell ist es ja auch so, wenn du viel Geld anhäufst, findet ja so eine Sättigung statt und irgendwann verliert auch dieses Kapital für dich selber an Sinn, so, weißt du? Wenn du gesättigt bist. Letzten Endes kannst du ja auch immer nur ein Auto fahren, egal ob du 10 Autos vor der Haustür hast oder 3000 oder nur ein. Und das Gefährliche an dieser Sache ist, wenn du den Sinn des Kapitals verlierst, willst du immer mehr haben, weil du immer mehr denkst zu brauchen, weißt du? So, du denkst dir so, oh, hier, ich habe jetzt ein neues iPhone und nächstes Jahr kommt das iPhone 20S Pro Deluxe raus und dann musst du das auch sofort haben, weißt du? Ja. So, Und das hat mich auch so ein bisschen bewegt gerade so für dieses Thema hier als Vorschlag. Wie du ja mitgekriegt hast, bin ich ja gerade, oder auch unsere Zuhörer mittlerweile mitbekommen haben, bin ich ja voll unterwegs am Immobilienmarkt, suche so eine Immobilie zum Selbstverwirklichen. Aber der Markt ist gerade so heftig abgegrast, weil halt Goldkurse sind jetzt, ja, die fallen nicht, aber sind jetzt auch, die haben jetzt so mittlerweile ihren Höhepunkt erreicht. Aktien ist sowieso heftig. So eine Geschichte. Und die Leute, die legen jetzt ihr Geld in Betongold an, ne? Und die Immobilienpreise explodieren. Ich habe jetzt nach einer Mietwohnung nur mal so spaßeshalber geguckt, was Mietwohnungen kosten. Alter, das ist krank. Das ist krank. Du zahlst für so eine 100 Quadratmeter Wohnung in Stadtnähe, zahlst du fast so viel wie für eine, also Kaltmiete, zahlst du fast so viel wie, als wenn du dir ein Haus kaufst außerhalb der Stadtmitte und dann den Kredit abzahlst. Das ist verrückt. Und das liegt einfach daran, dass die Menschen immer gieriger werden und denken so, oh, ich muss mein Kapital jetzt noch mehr schützen, ich muss noch das und das machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem an unserer Gesellschaft aktuell, politisch. Natürlich haben wir ein soziales Netz, was Menschen auffängt, ne? Aber wenn ich mal so überlege, dass so Menschen, so Mittelschicht, sage ich mal, oder Mittelklasse, so Durchschnittsmenschen, die arbeiten ganz normal, so wie du und ich. Also meine Eltern sind so, oder meine Großeltern sind nur mit Koffern nach Deutschland gekommen, weißt du? So, ich habe nicht irgendwie Vorfahren, die seit 10 Generationen in Deutschland wohnen und irgendwo Nazi-Gold im Keller haben, weißt du? So, ich muss mir jeden Cent selber verdienen und muss mir meine Existenz so aufbauen noch, beziehungsweise habe auch so ein bisschen Starthilfe bekommen, aber nicht so wie meine richtig deutschen Freunde, sage ich mal, die, keine Ahnung was, so die jetzt schon Häuser erben oder so in ein paar Jahren. Ne? Mein Vater ist mit einem einzigen Holzkoffer von der Türkei hier hingekommen, 1970. Ja, und... mit einem einzigen Holzkoffer, ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und hat dann 7 Kinder großgezogen. Wir sind alle am Arbeiten. Ich bin ja der Jüngste in der Familie. Wir sind alle am Arbeiten, selbstständig, mit beiden Füßen im Beruf quasi, haben Kinder. Also ich jetzt noch nicht, aber meine Geschwister alle. Und ich finde, das ist, wir sind schon sehr reich. Also ich auf jeden Fall und auch meine Geschwister. Aber auch dadurch, dass mein Vater uns zu eigenständigen und selbstständigen Kindern erzogen hat. Ne? Also er hat uns gut erzogen und wir hatten echt keine Dinge, wo wir sagen mussten, klar, man hat in der Kindheit immer, wollte man irgendwas haben, was man nicht gekriegt hat, das ist jetzt voll normal. So, ne? Wir sind jetzt nicht mit einem goldenen Löffel aufgezogen worden oder wie man sagt, aber es hat uns an nichts Wichtigem gefehlt. Und der Reichtum ist, finde ich aber, auch wenn uns das gefehlt hätte, dass wir selbstständig geworden sind, also eigenständig geworden sind. Wir wissen, wie wir unsere Probleme quasi selber lösen können, wenn wir wollen. So, ne? Und mein Vater ist jetzt zum Beispiel, und meine Eltern, nicht nur mein Vater, natürlich meine Mutter hat uns auch dazu erzogen, unsere Eltern sind jetzt alle 6 Monate zurück in der Türkei und alle 6 Monate hier so, ne? Entspannen da in der Türkei und kommen zur Winterzeit dann wieder hierhin. Und die müssen sich um uns keine Sorgen machen. Ja. So, und jetzt mache ich nochmal einen kleinen Übergang. Ich versuche immer wieder im Alltag zu realisieren, wie reich ich eigentlich bin. Ja, und wir sind eigentlich... Aber guck mal, das Problem, worauf ich hinaus will, ist, wir sind schon reich, auf jeden Fall. Also wir haben gute Jobs, möchte ich behaupten. Aber trotzdem haben wir... Ich würde, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich würde viel weiter unten ansetzen. Wir haben nicht nur einen guten Job. Ey, du gehst in WC, machst den Wasserhahn an und es fließt sauberes, kaltes oder auch warmes Wasser. Was kann, also reicher kannst du doch gar nicht sein. Also verstehst du, was ich meine? Das ist schon heftig, Alter. Das ist aber schon heftig. Du machst den Wasserhahn an und es fließt sauberes Wasser. Ja. Ich denke mir aber trotzdem so, ey, ich verdiene jetzt nicht schlecht, ich arbeite auch dafür. Hab mich aber damit auch auseinandergesetzt, ey, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus finanzieren will, muss ich schon gucken, wie ich das rechne, weißt du? So, und andere, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, so Leute, die jetzt Häuser, Mietobjekte zum Beispiel rein als Renditeobjekt kaufen, die haben dieselben Gebühren wie ich, obwohl die noch mehr Kohle damit machen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, das ist halt das, wo ich mir so denke, Alter, so die Grundvoraussetzungen für Leute, die was aufbauen wollen, sind halt nicht so optimal für die Leute, die sich noch mehr aufbauen wollen, weißt du? Aber ist auch egal. Auf jeden Fall geht es uns beiden und allen Leuten, denen es so geht wie uns, ziemlich gut. Ja. Auf jeden Fall. Also das ohne Wenn und Aber. Dankbar für. Ich bin der Meinung, also das ist meine persönliche Meinung auch nochmal, deswegen steige ich bei diesem Immobilienthema gar nicht so durch und auch gar nicht ein, wie du schon die ganze Zeit merkst. Ja. Ich bin der Meinung, man sollte sich niemals auch Dinge holen, die man sich wirklich nicht verdient hat. Also verdient im Sinne von, es gibt einen Spruch im Türkischen, der besagt, strecke deine Füße nur so weit, wie deine Decke es erlaubt. Ja. Also strecke deine Füße nur so weit aus dem Bett, wie deine Decke es auch erlaubt, damit deine Füße quasi nicht im Kalten sind. Mhm. Und ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, wenn Leute sich ein heftiges Auto kaufen oder ein mega krass großes Haus, um damit ein bisschen auch vielleicht anzugeben oder auch nicht, ist ja auch egal. Ja. Aber es sich eigentlich gar nicht leisten können, sich es nur leisten können durch Kredite, durch durch Schulden oder sonst was. Soll das jetzt eine Vorlage sein? Nein, das soll keine Vorlage sein. Es soll, also da bin ich, das finde ich immer echt schade, weil das ist jetzt nicht auf dich bezogen, ne? Versteh das bitte nicht falsch, Guido. Aber nein, alles gut. Ich denke mir so, du wohnst, also man wohnt in einer Mietwohnung und es geht einem ja schon sehr, sehr gut. Natürlich ist es schön, ein eigenes Haus zu haben, Garten zu haben, hin und her. Natürlich, das ist auch irgendwann mein Wunsch so, aber ich würde niemals mich hoch verschulden oder Riesenkredite aufnehmen, nur damit ich meine hier 40, 50 Jahre in einem noch größeren Haus wohne. Also ich bin der Mann, ich wohne schon in einem krass großen Haus. Die Leute, einige werden jetzt lachen oder einige werden jetzt auch wundern. Ich und meine Frau wohnen in einer 50 Quadratmeter Wohnung. Und es reicht voll aus. Ja, weil ihr jetzt noch zu zweit seid, aber was kommt, wenn ihr Kinder habt? Ja, natürlich. Ja, aber guck mal, in meiner Kindheit, also wir sagen ja, was wenn die Kinder, wenn du Kinder kriegst? Ey, ich kann mich an meine Kindheit erinnern, ich habe mit meinen Geschwistern zu fünft ein Zimmer geteilt. Ja, und wir waren trotzdem glücklich. Und wir waren trotzdem reich. Ja. Verstehst du? Also, ich glaube, manche Barrieren setzen wir uns selber in den Kopf, obwohl es keine Barriere ist. So, hier, da kann wenn ich wir auch ein richtig, Kind kriegen sollten, hoffentlich irgendwann, so Gott will, dann pennen die halt mit uns im Schlafzimmer. Auch wenn es dann erst zwei mal. Oder dann bauen wir das Wohnzimmer um in ein halbes Schlafzimmer oder so. Also, weißt du, was ich meine? Es gibt immer eine Lösung. Da will ich gerne Voltaire zitieren, da habe ich mir einen kleinen Aphorismus rausgeschrieben. Eine weitere Ursache unserer Armut sind unsere neuen Bedürfnisse. Ja. Also der Mensch ist ja so, dass er immer wieder unzufrieden ist mit einer Sache und immer mehr will. Und darin liegt die wirkliche Armut, ne? Beziehungsweise unsere Armut, die wir heute als arm sehen. Weil es gibt ja in Deutschland, so Gott will, hoffentlich niemanden, der hungern muss. Es gibt nur Leute, die hungern, weil sie selbst daran vielleicht schuld sind, aber im Endeffekt muss keiner. Oder durch gewisse Umstände, ja. Ja. Naja, psychische. Genau, genau. Ja. Aber jetzt nochmal kurz zu den Bedürfnissen. Wenn man seine Bedürfnisse runterschraubt, dann ist man auch automatisch glücklicher, weil mir fällt gerade auf, dass zum Beispiel die Beziehung zu meinen Schwestern, weil wir uns ein Zimmer geteilt haben, heute krass, also sehr, sehr gut ist, sehr, sehr gut wirklich. Also wir telefonieren, wir machen jede Woche so eine Konferenz, Videokonferenz, weil wir teilweise auch halt weiter weg wohnen voneinander. Und die Beziehung ist echt stark zu uns, also miteinander, weil wir halt durch dick und dünn gegangen sind damals in unserer Kindheit. Ne? Ja. Wir haben zu viert und zu fünft ein Zimmer geteilt. Also selbst wenn wir uns heftig streiten würden, wir würden immer wieder zusammenfinden. Weil das stärkt einen halt auch, ne? Und das ist dann für mich wirklich Reichtum, weil wenn jeder sein eigenes Zimmer hätte, ich glaube nicht, dass wir diese Beziehung zueinander hätten, die wir jetzt haben. Ja. Also ich muss sagen, ich habe mit meiner Schwester mir auch ein Zimmer geteilt, bis wir in so ein Alter gekommen sind. Ich glaube, das war so kurz vor der Jugendzeit, so irgendwann so um die 11, 12 haben wir eigene Zimmer bekommen. Und bei uns, wir haben heute ein sehr durchwachsenes Verhältnis, zwischenzeitlich sehr gut, zwischenzeitlich gibt es auch mal dicke Luft, Grüße gehen raus. Aber das ist auch normal. Das ist doch aber bei uns war immer so East and West Coast, so, weißt du, wir haben, also der Höhepunkt war, dass wir so mit Kreppband eine Linie durchs Zimmer gezogen haben und gesagt haben, wessen Seite wem gehört, so, weißt du, so paktmäßig mit einer Grenze und so. Aber dann ist das ja noch harmlos, Alter. Wenn ihr kreppern, aber ich kann mich an Situationen erinnern, da habe ich mit meiner Schwester so gekloppt, das glaubst du gar nicht. Aber ja, also mit Grüß an meine Schwester hier, sie weiß genau, wer gemeint ist. Aber mittlerweile verstehen wir uns sehr gut. Zum Beispiel letztens war ich war halt unterwegs und dann musste was erledigt werden und ich konnte halt vom Ausland nicht anrufen. Und dann habe ich sie über WhatsApp-Call meine Schwester angerufen und habe gesagt, du Schwester, jetzt kannst du kurz das und das für mich klären. Und sie hat sofort gecheckt, worum es geht, hat das kurz erledigt, hat mir gesagt, du Hassan, so und so, wenn du zurückkommst, machst du das und das. Und so blindes Vertrauen einfach, weißt du? Und dann habe ich ihr das auch nochmal, da habe ich ihr gestern noch gesagt, so, ey Schwester, jetzt Dankeschön. Ist nicht selbstverständlich und ich finde es toll, so wie wir uns gegenseitig ergänzen und uns unterstützen. Ja. Ich würde nur noch eine, bevor wir jetzt so zum ganz ehrlichen Moment kommen, Entschuldigung, dass ich da jetzt so einen Break mache. Ich finde das auf jeden Fall sehr gut, dass ihr euch so vertraut und auch so ein gutes Verhältnis habt. Und ich denke mal, auch diese Situation wird das auch definitiv geprägt haben, dass das so ein positives Verhältnis ist. Trotzdem will ich einen kurzen Break machen und kurz vor den ganz ehrlichen Momenten, kurz vor unseren Schlusssätzen, vielleicht noch kurz eine kleine Geschichte reinhauen von Diogenes und Alexander. Kennst du die? Alexander der Große? Hau mal raus. Alexander den Großen kenne ich natürlich. Ja, aber diese Geschichte mit Diogenes, die kennst du bestimmt auch. Und zwar geht es um dieses Bild, was man vielleicht auch aus diversen Schulbüchern kennt. Und zwar ist das, da kommt Alexander mit ein paar Soldaten und geht durch die Straßen. Und dann sehen die da halt diesen Bettler. Und das war der alte Philosoph Diogenes. Ach so, und, ja. Und dann bittet er quasi Alexander so aus der Sonne zu gehen. Und das ist das Einzige, was er möchte, so, ne? Er liegt auf der Straße quasi, er schläft in so einem Fass, trinkt Wasser aus einer Pfütze mit einem Hund. Mhm. Er ist eigentlich mega arm, ja. Bittet aber dann quasi diesen Feldherrn einfach so aus zur Seite zu gehen, damit er die Sonne abbekommt. Ja, ja. So, ne? Und er sagt ihm dann, doch, was wünschst du dir? Ich gebe dir, was du willst. Und dann sagt er, glaube ich, nur, genau, geh mir aus der Sonne. Und dann sagt, dann denkt sich halt Alexander auch so, wenn er nicht er selbst sei, dann wäre er halt gerne Diogenes, ne? Und ja, das zeigt auch nochmal so diese Überlegenheit, wie frei man doch sein kann, wenn man sich auch von diesen gesellschaftlichen Statuten, will ich sie mal nennen, so Kapital, Geld, Macht, wenn man sich davon löst und echt so seine Bedürfnisse gestillt hat und dann vielleicht auch so diese wesentlichen Dinge viel wertvoller macht als wir jetzt vielleicht zum Beispiel. Weil ich glaube, je mehr man hat, umso weniger wertvoll ist eigentlich das, was man eigentlich wirklich braucht, weißt du? Ja. Ich schreibe mir gerade mal einen ganz ehrlichen Moment auf. Ja. Ja, da gibt es auch noch hier diese Geschichte mit König Midas. Kennst du die auch? Die ist mir gerade so eingefallen. Ja, hau die mal raus und dann gehen wir mal einen ganz ehrlichen Moment. Und König Midas war ja dieser Typ, der mit seiner Hand alles, was er berührt hat, zu Gold werden ließ. Und am Ende war er ganz alleine. Ein Alchemist übrigens. Ein Alchemist, ja. Nee, der konnte alles zu Gold werden lassen durch die Berührung mit seiner Hand und am Ende war der halt ganz alleine und alles war zu Gold. Er konnte auch nichts mehr essen, weil alles, was er berührt hat, wurde zu Gold. Ja. Und ja, am Ende konnte er nicht mehr essen, hatte keine Freunde, hatte niemanden mehr um sich rum, aber alles war Gold, ne? Ja, toll. Das symbolisiert auch nochmal, dass Reichtum alleine nicht glücklich macht, ne? Also finanzieller Reichtum. Ja. Okay, darf ich ganz schnell mal einen ganz ehrlichen Moment raushauen? Dauert auch nicht lange. Drop it. Ganz ehrlich, seid wie Diogenes und geht mir einfach aus der Sonne. Nein, das ist natürlich jetzt ein bisschen provozierend gesagt, aber ich will damit sagen, manchmal reicht es auch einfach nur aus, die Sonne zu genießen. Aber du müsstest dann sagen, seid wie Alexander und geht mir aus der Sonne. Ja, aber das wäre, ja, natürlich, ja, aber wenn ich sage, seid wie Alexander, dann, Alexander ist ja er heißt ja nicht umsonst Alexander der Große, der ist durch Länder gereist, hat viel erobert, war mega reich und so, aber das wäre die falsche Nachricht. Also seid wie Diogenes und seid einfach damit glücklich, wenn euch niemand in der Sonne steht. Ja, so wollte ich damit sagen. Ja. Ich habe es nur ein bisschen provozierender formuliert. Ja. Du bist dran. Zu meinem ganz ehrlichen Moment würde ich heute diesen Schleier des Nichtzuwissens nochmal packen von John Rawls, ja, den ich hier auch noch erklären wollte und erwähnen wollte, aber es nicht mehr gemacht habe. Aber jetzt mache ich es dafür in meinem ganz ehrlichen Moment. Er sagt, beziehungsweise mein ganz ehrlicher Moment hat was damit zu tun, er sagt beim Schleier des Nichtwissens, dass quasi jemand, der die Ressourcen verteilt oder das Schicksal, sollte quasi einen Schleier des Nichtwissens über die Augen bekommen, also einen Schleier, damit man nicht sehen kann. Und dann werden die Ressourcen, unabhängig von deinem gesellschaftlichen Status, ob du jetzt Banker, Sänger, Bäcker oder sonst was bist, ja, werden dir gleichermaßen die Ressourcen zugeteilt. Das heißt, jeder würde am Ende gleich viel bekommen. Und das fände ich persönlich nicht richtig, weil, wie schon Amartya Sen, das ist heute mein ganz ehrlicher Moment, es gibt unterschiedliche Bedürfnisse, beziehungsweise jeder hat ja irgendwie die gleichen Bedürfnisse, aber bei dem einen oder anderen braucht es halt mehr Befähigung, mehr Ressourcen, um diese Bedürfnisse zu stillen. Und deswegen glaube ich, dass alleine eine gerechte Verteilung der Ressourcen nicht dazu führt, dass Armut oder Reichtum ausgeglichen wird. Genau, das wäre heute so mein ganz ehrlicher Moment. Okay. Das waren unsere zwei ganz ehrliche Momente und ich würde jetzt nochmal alle Zuhörer darum bitten, lasst uns alle gemeinsam bewusst, lachst du gerade? Nein, ich habe, warum soll ich lachen? Keine Ahnung, das hat sich gerade so angehört über mein Telefon. Nee. Lasst uns alle nochmal bewusst sein, wie reich wir sind und ich lege euch wirklich alle nochmal ans Herz, ich mache jetzt keine Werbung für irgendwelche Hilfsorganisationen oder sonst irgendwas, ich nenne jetzt auch keine, Guido natürlich auch nicht, spendet. Spendet, ihr Lieben. Spendet Geld an eine Organisation, die eurer Meinung nach vertrauenswürdig ist. Recherchiert aber bitte auch vorher, wie diese Organisation arbeitet und ob sie auch wirklich vertrauenswürdig ist oder ob sie mehr Schein als Sein ist. Und ihr werdet sehen, je mehr ihr gibt, umso reicher werdet ihr. Es ist wirklich ein Phänomen und ich glaube auch an dieses Gleichgewicht im Leben. Und keiner ist vom Spenden arm geworden. Ja. Merkt euch das. Aber das Problem beim keiner wird vom Spenden arm. Und aber ich finde, beim Spenden musst du immer so Spendenabos abschließen, dass du jeden Monat was machst. Ich finde es irgendwie cooler, wenn man auf die Straße geht, jemanden sieht und den fragt so, ey, brauchst du was zu essen? Brauchst du irgendwas? Ich gehe in den Laden und kauf dir was. Bei Spenden musst du Abos abschließen? Nee. Also wenn die dich auf der Straße ansprechen, die dich auf der Straße ansprechen wollen, immer diese Spendenabos. Zahlen sie jetzt für 24 Monate. Ja, ich habe auch bewusst gesagt, dass man recherchieren sollte, wen man spendet und wie vertrauenswürdig die sind. Weil ich nenne jetzt keine, recherchiert einfach und da, wo ich spende, ganz ehrlich, da kannst du natürlich auch Abos abschließen oder Daueraufträge machen, du kannst aber auch einmalig spenden. Aber das, was du gesagt hast, ist auch sehr wichtig. Einfach mal irgendwelche Leute ansprechen und fragen, ey, hast du Hunger? Komm, ich gebe dir einen aus. Ja, direkt in seinem Kiez kann man auch helfen. Ja, ne, einfach nur die Augen aufhalten und dankbar sein. Ey, wir haben fließendes Wasser, wir machen den Wasserhahn auf, können unsere Hände waschen, ne? Hashtag nur Corona. Ja. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt, ganz ehrlich, euer Lieblingspodcast mit Guido und Hassan. Ja, ciao, ciao. Haut rein, ciao.